schon alles und du fragst, dass ich wieder setzen kann. Die Antwort ist ganz easy, Baby, denn du bist mir fremdgegangen. Viele gute Zeiten und Erinnerungen hängen dran. Doch nach all der Scheiße weiß ich, dass ich mir das schenken kann. Liebe heißt loyal sein, doch du bist zu hinterlistig. Was bei mir auf Tor ist, Mädchen, und gibst nicht auf Tinder, bitchig. Ein netter Blowjob, Baby, denn nachdem du meine Pimmel frisst, sag ich dir ganz eiskalt, dass du Hure wieder Single bist. Ich schmeiß dich aus der Bude, zieh doch wieder zu deinem Vater. Ich hab keinen Bock auf Drama und keinen Bock auf dein Gelaber. Statt Fehler zuzugeben, weinst du und hältst meine Hände fest. Doch darauf bin ich schon mal reingefallen, das hat ein Ende jetzt. Ich bin keine Pussy-Bitch und ich bin keine 16. Wenn du was Naives willst, kannst du auch wieder zu deinem Ex gehen, den du mit mir betrogen hast und mir damals geschworen hast, dass dir sowas nie mehr passiert, weil du mich jetzt gefunden hast. Bullshit, ich bin für dich keiner unter tausend. Ich bin einer in einem Haufen, du hast mehrere Risse im Lauf. Ja, du warst besonders, ein besonders großer Fehler. Kein besonders großes Thema, deshalb dreh dich um und geh mal. Du klapperst mit deinen großen Augen, doch du bist nicht heilig. Dass du überall eine Sehne machst, war mir schon etwas peinlich. Ich dachte mir, ich bleib bei dir und hab mich nicht mehr so kleinlich. Doch auf deinen neuen Freund bin ich nun wirklich nicht mehr neidisch. Fühle keine Schmerzen, komm ins Koma mit der Pille. Seit der Trennung von dir hatte ich keine rosa-rote Brille. Ich hab kein starkes Ego, doch ich hab nen starken Wille. Fuck, und ich ertrag kein Lärm in meiner einsamen Stille. Ich lass mich jetzt feiern, wie ich diesen Scheiß verdient hab. Denn ich hab guter Satz gefunden, also zieh ab. Dein Neuer hat kein Geld und hat auch sonst nicht wirklich Werte. Aber neben deiner Schönheit hast auch du keine Ehre. Du hast mich so eingeschränkt, ja, du hast mich meist gekränkt. Und jede deiner Taten hab ich wieder in mein Wein ertränkt oder in der Leim versenkt. Doch ich zeig keine Schwäche und du bist der Grund dafür, dass ich heute nur noch Herzen breche. Du wusstest nichts zu schätzen, hast dich immer nur noch aufgeregt. Auf Krass war ich zu chillig und auf Coke hat dir zu aufgedreht. Der Aquaschwamm ist sauber, du machst Terror wie die ISIS. Meine Texte waren zu hoch, dann setz dich hin und du genieß es. Du und ich, Baby, das passt einfach nicht. Es ist wahr, ich lieb dich einfach nicht.